Abschnitt 53 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Du wirst gefahren, Mann auf Krücken. Ob du es noch erlebst, der Muttergottes Bild in Strahlenwinden? Ob du dich noch erhebst, wenn von dir abfällt Schorf der grauen Rinden? So einsam Tier kannst du noch nicht geworden sein, so schwer geschwächt, nicht von Gesetzesknuten, dass du, wie ein verstoßener Stein, an Häusern stehst, wenn Ströme durch die Straßen bluten. Die Gräben füllen sich mit Feuchtigkeit, die Regenschauer bauen graue Brücken, hinüber in die sprungbereite Zeit. Du wirst gefahren, Mann auf Krücken, du wirst aus schon verwestem Kot gescharrt, und wo du weich bist, hart gehämmert, hart. Ende von Du wirst gefahren, Mann auf Krücken.